Lektion 5. Aufgabe 2a. Früher bin ich für meinen Job viel unterwegs gewesen und hatte lange Wege. Zum einen hatte ich einen langen Weg zur Arbeit, zum anderen hatte ich immer mal wieder Termine außerhalb des Büros und so bestand auch ein Teil meines Arbeitsalltags aus Fahren. Anfangs habe ich die Fahrt zur Arbeit und die Zeit im Auto sehr genossen. Ich hatte ein angenehmes Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Erst sehr spät habe ich erkannt, wie anstrengend die langen Autofahrten für mich eigentlich sind. Schnell bekam ich Probleme mit dem Nacken und dem Rücken, hatte Schlafstörungen, war immer unruhig und hatte Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Als ich dann Termine verwechselte und immer häufiger zu spät kam, geriet ich emotional noch mehr unter Druck. Einmal hätte ich fast einen Unfall verursacht. Erst als mein Arzt mich längere Zeit krankgeschrieben hatte, konnte ich wieder auf meine innere Stimme hören. Ich kündigte meinen Job, fand eine neue Stelle hier in der Nähe und bin nun in meiner Freizeit viel flexibler, denn ich habe nun mehr Zeit für mich und meine Familie.